mach's nicht leicht, mach's kompliziert und hau dir den Stoff rein, bevor was passiert. Wenn du zu viel säufst, dann